Fokus auf Verhalt getragen, Top Secret, die Nacht ist kalt. Berlin im Fadenkreuz, Geschichten werden alt. Josh und Josie zingen im Licht, verloren seit Zeiten, 80, doch vergessen sind sie nicht. Signale rauschen durch den Cyberraum, Deepfakes flackern, alles nur ein Traum. Die Stadt schläft nicht, sie brennt im Beat. Wer hier noch sicher ist, der weiß es nicht. Vitrale rauschen durch den Cyberraum, Deepfakes flackern, alles nur ein Traum. Die Stadt schläft nicht, sie brennt im Beat. Wer hier noch sicher ist, der weiß es nicht. So von Gloom mit Delay, die Bälle, wir dürfen nicht verschauen. CIA in Berlin, die ja im Netz, wir tanzen auf Messern, wir halten es set. Top Geschlecht, Gesang minimalistisch, Maschinengewehr in der Nacht, Schatten ziehen durch die Straßen mit Macht. Alter verspricht aus dem Zellenbau, die Stimmen der Geister, ich höre sie genau. Vocals Layout müssen steigert sich von LA nach Berlin, ein endloser Lauf, Gefahren im Takt, wir geben nicht auf. Energie voll da, Vocal Loop geloopt, melancholisch aber tanzbar. Top Secret, kein Wort nach draußen. Top Secret, Top Secret. VIA in Berlin, die ja im Netz, wir tanzen auf Messern, vergessen euch nicht. Zuckerstille Lokals bleiben übrig. Top Secret, kein Wort nach draußen. Top Secret, Top Secret. VIA in Berlin, die ja im Netz. Wir tanzen auf Messern, wir halten das Set.